Fahren Sie fort, Mr. Holmes. Wenn Sie eine genaue Beschreibung von Rachel Howells haben möchten, fragen Sie am besten Ihre Kollegen in Sussex, Inspektor. Die haben die Frau bereits vergeblich gesucht. Ich möchte aber eine Beschreibung von Ihnen, Holmes. Wenn es stimmt, was man bei Scotland Yard hört, sind Sie ein guter Beobachter. Das bin ich wohl. Dann geben Sie mir bitte Ihre Einschätzung zu Miss Howells. Wir müssen sie finden. Ich habe sie auf Schloss Hurlstone nur kurz gesehen. Sie wollte nach ihrem Zusammenbruch ihre Arbeit als Hausmädchen wieder aufnehmen, aber Mr. Musgrave schickte sie wieder weg. Welchen Eindruck machte sie? Äußerst labil. Sie wollte es überspielen, aber ihre Stimme zitterte. Als Musgrave dann Richard Brunton erwähnte, Howells ehemaligen Verlobten, wurde sie völlig hysterisch. In der darauffolgenden Nacht verschwand sie, vermutlich aus Angst. Immerhin hatte sie Brunton in dem Kellerschacht ersticken lassen. Was hatte sie bei sich? Als sie Schloss Hurlstone heimlich verließ, kann es nicht viel gewesen sein. Ihren Koffer und ihre Taschen ließ sie zurück. Mhm. Meine Kollegen in Sussex halten es für möglich, dass sich Rachel Howells nach London abgesetzt hat. Daher bin ich zu Ihnen gekommen, Holmes. Sie sind der Einzige in der Stadt, der sie vor ihrem Verschwinden noch gesehen hat. Was war das? London ist in der Tat ein naheliegendes Ziel für die Howells. Vermutlich wird sie versuchen, von hier aus zu ihren Verwandten nach Wales zu kommen. Ausgezeichnet, dann kriegen wir sie. Den Bahnhof überwachen wir bereits. Ich empfehle Ihnen eher, die Sache vorerst ruhen zu lassen, Inspektor. Warum das? Rachel Howells ist keine berechnende Mörderin. Sie hat Richard Brunton allenfalls im Affekt eingeschlossen. Seitdem wird sie von dieser Tat verfolgt. Wenn Sie ihr Zeit geben, wieder einen klaren Kopf zu bekommen, wird sie sich früher oder später stellen. Sie meinen, Scotland Yard soll einfach nichts tun? Wer wirft da ständig Steine gegen Ihr Fenster? Nur Straßenkinder. Lassen Sie nur. Ich kümmere mich gleich darum. Zurück zum Thema. Wenn Rachel Howells wirklich in London ist, wird sie durch übermäßige Polizeipräsenz nur verscheucht. Im schlimmsten Fall treiben sie die junge Frau sogar der Londoner Unterwelt in die Arme. Die geben chancenlosen Unterschlupf und Versteck, aber nie ohne Gegenleistung. Glauben Sie, die Howells würde in diese Gegenden flüchten? Vermutlich nicht. Aber wenn sie sich verstecken muss und auf die falschen Leute stößt, halten Sie sich einfach etwas zurück, Inspektor. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Immerhin ist Rachel Howells eine Mörderin auf der Flucht. Wie auch immer. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mich informieren, wenn Sie etwas erfahren, Mr. Holmes. Selbstverständlich. Inspektor... Lestrade. Also, Inspektor Lestrade, wenn ich etwas höre, werde ich an Sie denken. Das wäre sehr freundlich. Danke für Ihre Hilfe. Ich bringe Sie zur Tür. Gern können Sie auch in anderen Fällen auf mich zukommen. Meine Methoden als beratender Detektiv werden Sie überzeugen. Achtung, Stein! Das ist ja lebensgefährlich in dieser Straße, Holmes. Warum meinen Sie, suche ich eine andere Wohnung? Aber ich kenne den Übeltäter. Ich werde ein paar strenge Worte mit ihm wechseln. Tun Sie das. Auf Wiedersehen, Mr. Holmes. Auf Wiedersehen, Inspektor Lestrade. Ich habe das Zeichen schon beim ersten Kieselstein am Fenster vernommen, Wiggins. Verzeihung, Mr. Holmes. Ich dachte, Sie hätten es überhört und darum warf ich einen weiteren Stein. Das war wenigstens einer zu viel. Du hättest gerade fast einen Inspektor von Scotland Yard abgeworfen. Klasse! Ich meine, dumme Sache. Entschuldigung. Was hast du für mich? Sie hatten die Jungs und mich gebeten, nach dieser jungen Frau Ausschau zu halten. Rachel Howells, ja. Ich glaube, wir wissen, wo sie ist. Madame Roche versteckt sie in ihrem Etablissement im East End. Genau wie ich befürchtet habe. Danke, Wiggins. Was werden Sie jetzt tun? Unauffällig Ihrer Spur folgen und hoffen, dass Scotland Yard noch nicht auftaucht. Wenn die Polizei das East End durchsucht, gibt es zerschlagene Knochen. Hier. Das ist für dich und die anderen Jungs. Danke, Sir. Wir helfen gern. Und ich bezahle euch dafür gern. Es gibt nur zwei Regeln. Sir? Bringt euch nicht in Gefahr und kauft mit dem Geld keinen Alkohol. Na klar, Sir. Militärarzt Lieutenant Watson und sein Bursche Private Murray melden sich in Kandahar zum Dienst, Sir. Die verdammten Ghazi produzierten eine Menge englisches Hackfleisch. Das Rote Kreuz ist schon weg. Statt ein Skalpell habe ich ein Bajonett. Sind das schon Ayub Khans Truppen? Nachricht an den Stab von General Burroughs, Murray. Feindlich berittene Fort in Maiwand gesichtet. Hauptstreitmacht noch einen knappen Tagesmarsch entfernt. Ich schätze, Sie werden bald viel Arbeit bekommen, Doktor. In Deckung! Landung stoppen! Meldung! Was ist da draußen los, Lieutenant? Sie sind weg! Unsere ganze Scheißkompanie! Eben sah ich sie dort noch. Und dann bläst eine Granate sie einfach weg! Murray! Watson! Sie müssen hier sofort weg! Was ist los, Lieutenant? Sie haben mich erwischt! Meine Schulter! Haben Sie das gehört? Das sind unsere Geschütze! Ganz ruhig. Sie sind in Sicherheit. Ich hörte jemanden schreien. Das waren Sie selbst, Lieutenant Watson. Ich fürchte, Sie haben die Krankenschwestern erschreckt. Murray, was tun Sie hier? Nachsehen, wie es Ihnen geht. In den letzten Wochen sah es böse aus. Diesen Saal kenne ich gar nicht. Wo bin ich? Immer noch im Hospital in Peshawar. Die Ärzte hatten sie schon wieder zusammengeflickt, aber dann hat sie ein böses Wundfieber erwischt. Wie lang war ich weg? Ich hol jetzt schnell den Arzt und melde ihm, dass sie zu sich gekommen sind. Nein, warten Sie bitte, Murray. Es ist schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Es ist ja sonst keiner mehr übrig. Und hätte ich sie nicht geschnappt und auf ein Packpferd geworfen, wären wir jetzt auch hinüber. Weiß der Himmel, wo in diesem Chaos auf einmal das Pferd herkam, aber das hat uns gerettet. Habe ich Ihnen schon dafür gedankt, Murray? Das haben Sie. Aber ich höre es trotzdem noch mal gern. Ich habe für Ihre Rettung sogar einen Orden bekommen. Und ich werde wohl auch befördert. Glückwunsch. Danke, Sir. Aber jetzt hole ich den Arzt. Vielleicht haben Sie Glück und man schickt Sie zurück nach England. Ich glaube nicht, dass Sie so schnell wieder diensttauglich sind, Dr. Watson. Willkommen im Marinehafen Portsmouth. Und jetzt von Bord mit euch. Erholt euch und werdet schnell wieder gesund. Der nächste Krieg kommt bestimmt. Oh Himmel, Watson. Sie können ja kaum Ihren Seesack tragen. Es wird schon gehen, Sir. Militärarzt Dr. Watson meldet sich auf dem Truppenschiff Orentes ab, Sir. Schon gut. Kommen Sie nur wieder zu Kräften. In Ihrem jetzigen Zustand kann niemand etwas mit Ihnen anfangen. Ich versuche es, Sir. Haben Sie Verwandte in Portsmouth oder in London? Nein, Sir. Aber ich habe einem Studienfreund geschrieben und ihn gebeten, mich hier abzuholen. Schon irgendwelche Pläne? Kurz bevor er starb, bat mich Captain Carter, seine Frau aufzusuchen und ihr davon zu berichten, dass er... Naja... Sie wurde sicher längst unterrichtet, aber ich muss das trotzdem tun. Das ist schlimmer als ein Gazi-Angriff, ich weiß. Leben Sie wohl, Watson. Leben Sie wohl, Sir. Hoffentlich hat Mike meinen Brief erhalten. John? Dr. John Watson? Mike Stamford! Ja, ich bin's. Was in aller Welt ist denn mit dir geschehen, Watson? Du siehst braun aus wie eine Nuss und bist dürr wie eine Bohnenstange. Ich sage nur ein Wort. Afghanistan. Himmel, du kannst ja kaum deinen Seesack tragen. Danke, es wird gehen. Dann komm jetzt. Vor dem Stützpunkt wartet eine Droschke, die uns zum Bahnhof bringt. Aber ganz im Ernst, John. Was ist dir passiert? Ich bekam eine Kugel in die Schulter. Und dann ging bei uns Artillerie runter. Ironischerweise unsere eigene Artillerie. Sie schossen zu kurz. Ach, armer Kerl. Und was hast du jetzt vor? Jetzt habe ich erst mal 9 Monate Genesungsurlaub. Wo wirst du wohnen? Sobald wir in London sind, werde ich mir ein Hotel suchen. Aber bei 11,5 Schilling pro Tag werde ich da nicht lange wohnen können. Ich muss es schaffen, ein behagliches Quartier für wenig Geld zu finden. Sonderbar. Du bist schon der zweite Mensch, von dem ich höre, dass er eine Wohnung sucht. Und wer war der erste? Ein Bekannter von mir, der im chemischen Laboratorium des Hospitals St. Bartholomäus arbeitet. In unserem Krankenhaus, Mike? Erzähl mir mehr. Sobald wir im Zug nach London sitzen. Er klagte mir vor ein paar Tagen sein Leid. Er finde niemanden, um mit ihm gemeinsam ein preiswertes, hübsches Quartier zu mieten, das für ihn allein zu kostspielig ist. Fantastisch! Wenn er Lust hat, die Kosten der Wohnung zu teilen, so bin ich sein Mann. Ich würde weit lieber mit einem Gefährten zusammenziehen, als ganz allein zu Hause. Würdest du Sherlock Holmes kennen, wärst du vielleicht weniger begeistert. Ist denn irgendwas an ihm auszusetzen? Das will ich nicht behaupten. Er hat in mancher Hinsicht aber eigentümliche Anschauungen und schwärmt für die Wissenschaft. Im Übrigen ist er ein höchst anständiger Mensch, so viel ich weiß. Ein Mediziner vermutlich. Nein, ich habe keine Ahnung, was er eigentlich treibt. In der Anatomie ist er gut bewandert und er ist ein vorzüglicher Chemiker. Aber meines Wissens hat er nie regelrecht Medizin studiert. Er ist überhaupt ziemlich überspannt und hat seltsame Methoden bei seinen Studien. Auf den verschiedensten Gebieten besitzt er aber eine Menge ungewöhnlicher Kenntnisse. Um die könnte ihn sogar mancher Professor beneiden. Hast du ihn nie nach seinem Beruf gefragt? Nein. Er ist kein Mensch, der sich leicht ausfragen lässt. Doch kann er zuweilen sehr mitteilsam sein, wenn ihm gerade danach zumute ist. Ich möchte diesen Holmes kennenlernen. Ein Mensch, der sich mit Vorliebe in seine Studien vertieft, wäre für mich der angenehmste Gefährte. Bei meinem schwachen Gesundheitszustand kann ich weder Lärm noch Aufregung vertragen. Ich habe beides in Afghanistan so reichlich genossen, dass es für ein ganzes Leben reicht. Bitte sage mir, wo ich deinen Freund treffen kann. Vermutlich im Laboratorium des Hospitals. Ist er das? Der große, hagere Herr am Labortisch? Ja, das ist Sherlock Holmes. Er scheint wieder ein Experiment durchzuführen. Dann gehen wir doch zu ihm. Du darfst mir aber keine Vorwürfe machen, wenn ihr nicht miteinander auskommt. Ja! Ich habe endlich das Reagenz gefunden, das sich mit Hämoglobin zu einem Niederschlag verbindet wie kein anderer Stoff. Damit haben Sie wohl nicht gerechnet, Stamford. Ich habe nie an Ihnen gezweifelt. John, das ist mein Freund Sherlock Holmes. Mr. Holmes, das ist Dr. John Watson. Sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen, Dr. Watson. Sie kommen aus Afghanistan, wie ich sehe. Woher wissen Sie das? Oh, das tut nichts zur Sache. Ich denke jetzt an Hämoglobin. Sicher werden Sie die Tragweite meiner Erfindung begreifen. Es mag wohl als chemisches Experiment interessant sein, aber in der Praxis... Gerade in der Praxis ist es von großer Wichtigkeit für die Gerichtschemie. Es dient dazu, das etwaige Vorhandensein von Blutflecken zu beweisen. Bitte kommen Sie an den Labortisch. Ich brauche etwas frisches Blut. Ich steche mir mit dieser Nadel in die Fingerkuppe, fange den Blutstropfen mit dem Saugröhrchen auf und mische diese kleine Blutmenge mit einem Liter Wasser. Das Verhältnis ist etwa 1:1,000,000. Die Flüssigkeit sieht ganz aus wie reines Wasser. Trotzdem wird sich die gewünschte Reaktion einstellen, wenn ich mein Reagenz hinzufüge. Ich brauche gar nicht viel davon. Na, was sagen Sie, Doktor? Es ist ein bräunlicher Niederschlag auf dem Boden des Glases erschienen. Wundervoll, nicht wahr? Die alte Methode mit Guaiacum war umständlich und unsicher. Meine Erfindung wird sich sowohl bei altem als auch bei frischem Blut bewähren. Wäre sie schon früher gemacht worden, so hätte man Hunderte von Verbrechern zur Rechenschaft ziehen können, die straflos davongekommen sind. Meinen Sie wirklich? Ohne Frage. Bei der Kriminaljustiz dreht sich ja meist alles um diesen einen Punkt. Vielleicht Monate, nachdem die Missetat begangen wurde, fällt der Verdacht auf einen Menschen. Man untersucht seine Kleider und findet braune Flecken. Das können Blutspuren sein, aber auch Rostflecken, Obstflecken oder Schmutzflecken. Mancher Sachverständige hat sich darüber schon den Kopf zerbrochen. Und zwar bloß, weil ihm eine zuverlässige Beweismethode fehlte. Wenn man nun aber mein Mittel besitzt, ist jede Schwierigkeit beseitigt. Da kann man Ihnen ja Glück wünschen. Hätte man die Probe schon letztes Jahr anstellen können, wäre es dem Mason aus Bradford sicherlich an den Hals gegangen. Ich könnte Ihnen Dutzende von Fällen nennen, bei denen meine Erfindung den Ausschlag gegeben hätte. Sie scheinen ja ein wandelndes Verbrechenslexikon zu sein. Das wäre wohl wert, gelesen zu werden. Wir kommen aber eigentlich in Geschäften, Holmes. Mein Freund hier sucht eine Wohnung und da Sie mit jemandem zusammenziehen möchten, dachte ich, es wäre Ihnen vielleicht beiden geholfen. Ausgezeichnet! Ich habe ein Auge auf ein Quartier in der Baker Street geworfen. Das würde vortrefflich zu uns passen. Sie haben doch nicht etwa eine Abneigung gegen Tabakrauch? Nein, ich rauche ja ebenfalls. Das trifft sich gut. Ferner habe ich häufig Chemikalien bei mir herumstehen. Die brauche ich für meine Experimente. Würde Sie das belästigen? Durchaus nicht. Warten Sie, was habe ich sonst für Fehler? Manchmal bekomme ich Anfälle von Schwermut und tue dann tagelang den Mund nicht auf. Kümmern Sie sich dann gar nicht um mich. So, nun ist die Reihe an Ihnen, mir Bekenntnisse zu machen. Wenn zwei Menschen zusammenleben wollen, ist es gut, wenn sie im Voraus wissen, woran sie sind. Ich kann keinen Lärm vertragen, weil meine Nerven angegriffen sind. Auch schlafe ich oft in den Tag hinein und bin überhaupt sehr träge. In gesunden Zeiten fröne ich noch anderen Lastern, aber für jetzt sind dies die wichtigsten. Würden Sie unter Lärm auch das Spielen auf einer Violine verstehen? Das kommt auf den Musiker an. Gutes Violinspiel ist ein Genuss, aber schlechtes... Natürlich. Nun, ich denke, die Sache ist abgemacht. Das heißt, wenn Ihnen das Quartier gefällt. Wann können wir es besichtigen? Holen Sie mich morgen Mittag ab. Das Quartier ist in der Baker Street 221b. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich muss dieses revolutionäre Reagenz noch dokumentieren. Aber natürlich. Wir werden Sie nicht weiter stören. Auf Wiedersehen, Mr. Holmes. Wie konnte er wissen, dass ich aus Afghanistan komme, Mike? Schon mancher wollte wissen, wie Sherlock Holmes gewisse Dinge erkennt. Er besitzt eben eine besondere Gabe. Aha. Es steckt ein Rätsel dahinter. Das ist ja höchst interessant. Das beste Studium für den Menschen bleibt doch immer der Mensch selbst. Studiere ihn nur. Du wirst dabei manche Nuss zu knacken haben. Ich wette darauf, dass Holmes dich bald besser kennt als du ihn. Es ist äußerst löblich von Ihnen, dass Sie schon wieder so viel zu Fuß gehen, Watson. Bewegung ist die beste Therapie nach einer Kriegsverletzung. Können Sie hell sehen, Holmes? Wie können Sie von meiner Verletzung wissen? Ich kann nur gut beobachten und kombinieren. Ah, Baker Street 221b. Ist es das? In der Tat. Die Hauswirtin ist eine gewisse Mrs. Hudson, eine anständige ältere Dame. Bitte erschrecken Sie nicht, wenn die Tür geöffnet wird. Im Hausflur hält sich meistens ein sehr bedauernswerter Dachshund auf. Ich habe ihn bei meinem ersten Besuch schon bemerkt. Was ist mit dem Hund? Er ist nur noch ein Häufchen Elend. Ich habe keine Ahnung, was ihn noch auf dieser Erde hält. Ach, Herr Albert, was soll ich nur mit ihm machen? Das ist doch kein Leben mehr. Oh, was für ein armer Hund. Ja, ich weiß. Herr Albert ist kein schöner Anblick mehr. Oh, entschuldigen Sie vielmals. Ich wollte mich keinesfalls abfällig äußern. Machen Sie sich keine Gedanken, junger Mann. Sir Albert war einst ein stolzer, schöner Jagdhund. Aber jetzt liegt er nur noch in der Ecke. Man kann sich kaum noch rühren. Er ist fast 20 Jahre alt. Mrs. Hudson, Sherlock Holmes. Ich war schon mal bei Ihnen, um mir die Wohnung anzusehen. Dies ist Dr. Watson. Er interessiert sich ebenfalls dafür. Ma'am? Ein Doktor? Nun, wenn Sie mir helfen, Sir Albert von seinem Leid zu erlösen, sind Sie mir als Mieter mehr als willkommen. Mrs. Hudson, ich bin kein Tierarzt. Ich bin ein... Das wird für Dr. Watson kein Problem sein. Dürfen wir die Wohnung ansehen? Natürlich, treten Sie bitte ein. Wie Sie wissen, ist die Wohnung im ersten Stock. Verehrter Murray, mit Freude habe ich von Ihrer Beförderung erfahren. Jetzt wünsche ich auch Ihnen, dass Sie bald wieder aus Afghanistan zurückkehren können. Seit dem Sieg bei Kandahar im vergangenen Spätsommer kann dem eigentlich nichts mehr entgegenstehen. Ich selbst besuchte vor wenigen Tagen die Witwe von Captain Carter. Die Begegnung wird mir als eine der schrecklichsten meines Lebens in Erinnerung bleiben. Als ich ihr schildern musste, dass Captain Carter uns aufforderte, ihn zurückzulassen, verlor sie die Fassung. Sie weinte, beschimpfte mich und warf mich schließlich hinaus. Hätten wir ihn doch retten können? Mein Verstand sagt nein. Wir konnten ihn mit seinen Verwundungen in der Zeit, die noch blieb, nicht aus der Stellung tragen. Das hätte er nicht überlebt. Zugleich sagt mir mein Gewissen, dass wir es hätten versuchen müssen. Gegen seinen Befehl. Ich befinde mich auf dem Weg der Besserung. Ich teile mir eine große, luftige Wohnung in der Londoner Baker Street mit einem Mitbewohner namens Sherlock Holmes. Ein faszinierender Mensch, aus dem ich nicht schlau werde. Er arbeitet regelmäßig im chemischen Labor oder besucht den Seziersaal. Zugleich unternimmt er Ausflüge in die verrufensten Gegenden. Er ist von unverwüstlicher Tatkraft, wirkt an manchen Tagen aber wieder völlig teilnahmslos. Dann liegt er regungslos und mit glasigen Augen auf dem Sofa. Wenn er sonst nicht so nüchtern und mäßig wäre, würde ich glauben, dass er irgendwelche Betäubungsmittel nimmt. Er kennt sich in vielen Fachbereichen aus, aber es scheint vor allem Inselwissen zu sein. In der Botanik ist er ein Fachmann für Gifte. In der Geologie unterscheidet er sämtliche Erdarten. Von Ausgängen zurückgekehrt, weiß er nach Stoff und Farbe der Schmutzflecken auf seinen bespritzten Beinkleidern, die Stadtgegend von London anzugeben, aus der die Flecken stammen. In der Kriminalistik hat er ein umfassendes Wissen. Er scheint alle Einzelheiten jeder Gräueltat zu kennen, die in unserem Jahrhundert verübt worden ist. Zudem ist er ein gründlicher Kenner der britischen Gesetze. Ich habe mir vorgenommen, Holmes morgen beim Frühstück ganz direkt zu fragen, was für ein geheimnisvoller Beruf das ist, dem er nachgeht. Fragen Sie ruhig, Dr. Watson. Ich scheine Ihre Neugier geweckt zu haben. Jedenfalls machen Sie ein Gesicht, als läge Ihnen etwas auf der Zunge. Allerdings wissen Sie nicht genau, wie es heraus soll. Bitte verzeihen Sie mir. Sie mögen mich für indiskret halten, aber... Aber Sie möchten wissen, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene und was das für Leute sind, die mich hier besuchen. Ja, bitte entschuldigen Sie meine Neugier. Aber... Ich kann Sie beruhigen, Dr. Watson. Es ist nichts Illegales, was ich tue. Die Menschen, die uns hier beehren, sind meine Klienten. Einer von ihnen, Inspektor Lestrade von Scotland Yard, kommt zwischenzeitlich sogar 3 bis 4 Mal pro Woche. Und was genau tun Sie? Ich sammle Erkenntnisse, bringe sie in einen Zusammenhang und ziehe daraus meine Schlüsse. Ich bin beratender Detektiv, wenn Sie verstehen, was das heißt. Vielleicht bin ich der Einzige meiner Art. Es gibt hier in London eine Menge Detektive, die teilweise im Dienst der Regierung stehen, teilweise aber auch von Privatpersonen engagiert werden. Wenn diese Herren nicht mehr weiter wissen, kommen sie zu mir und ich helfe ihnen auf die richtige Fährte. Sie bringen mir das ganze Beweismaterial und ich bin meist imstande, ihnen mit Hilfe meiner Kenntnis der Geschichte des Verbrechens den rechten Weg zu weisen. Im Grunde höre ich mir die Geschichten an, gebe eine Erklärung dazu ab und streiche dann mein Honorar ein. Und wie? Ziehen Sie Ihre Schlussfolgerung? Woher wussten Sie zum Beispiel bei unserer ersten Begegnung, dass ich aus Afghanistan gekommen war? Das Leben ist eine große, gegliederte Kette von Ursachen und Wirkungen. An einem einzigen Glied lässt sich das Wesen des Ganzen erkennen. Bei Ihnen folgerte ich das in etwa so. Der Herr sieht aus wie ein Mediziner und hat dabei eine soldatische Haltung. Er muss Militärarzt sein. Die dunkle Gesichtsfarbe hat er nicht von Natur, denn am Handgelenk ist die Haut weiß. Also kommt er geradewegs aus den Tropen. Dass er allerlei Beschwerden durchgemacht hat, zeigen seine abgezehrten Wangen. Sein linker Arm muss verwundet gewesen sein, denn er hält ihn unnatürlich steif. In welcher Gegend der Tropen kann sich ein englischer Militärarzt Wunden und Krankheit geholt haben? Da blieb nur Afghanistan. In weniger als einer Sekunde war ich zu dem Schluss gelangt, der Sie so erstaunt hat. Mr. Holmes, es wurde ein Brief für Sie abgegeben. Kommen Sie rein, Mrs. Hudson. Ein Dienstmann war gerade hier. Er sagte, es sei dringend. Vielen Dank, Mrs. Hudson. Eigenartig. Es steht kein Absender drauf. Das Papier des Umschlags stammt aber von einer Behörde. Sie und Ihre Geheimnisse, Mr. Holmes. Ich Ich habe richtig vermutet. Die Nachricht ist von Inspektor Gregson von Scotland Yard. Dann ziehe ich mich jetzt besser zurück und lasse Sie arbeiten. Wunderbar, ein Mord. Wie bitte? Ein herausforderndes Rätsel um einen Toten. Gregson kommt nicht weiter und bittet mich um Hilfe. Wenn Sie möchten, begleiten Sie mich bei meiner Arbeit. Die Leiche liegt im Haus Brixton Road Nummer 3. Wir nehmen eine Droschke. Gregson ist der schlauste Fuchs in der ganzen Polizeimannschaft. Er und Lestrade sind rasch und tatkräftig, aber auch schrecklich konventionell. Die beiden liegen sich fortwährend in den Haaren und konkurrieren um die größten Erfolge. Einen großen Spaß gibt es stets, wenn beide auf dieselbe Fährte kommen. Was hat Ihnen Gregson denn nun geschrieben, Holmes? Ich lese es Ihnen vor, Watson. Ich bin neugierig, was Sie davon halten. Sehr geehrter Mr. Holmes, heute Nacht hat sich in der Brixton Road Nummer 3 ein schlimmer Fall zugetragen. Unser Posten sah dort auf seinem Rundgang gegen 2 Uhr einen Lichtschimmer und weil das Haus unbewohnt ist, schöpfte er Verdacht. Er fand die Tür offen und in dem unmöblierten Vorzimmer den Leichnam eines gut gekleideten Herrn am Boden liegen. Enoch J. Drebber, Cleveland, USA, stand auf den Visitenkarten, die er in der Brusttasche trug. Er wurde nicht beraubt und die Todesursache ist noch nicht ermittelt. Es finden sich zwar Blutspuren im Zimmer, aber keine Wunde an dem Toten. Wir wissen nicht, wie er in das leere Haus gekommen sein kann. Die ganze Angelegenheit ist uns ein Rätsel. Seien Sie bitte so freundlich, den Schauplatz noch heute Vormittag zu besichtigen. Ich lasse alles unverändert bis zu Ihrer Ankunft. Das klingt alles äußerst geheimnisvoll. Toter Amerikaner, Blut, das nicht von ihm zu stammen scheint. Wenn das Blut nicht von Drebber stammt, dann muss es zu jemandem gehören, der bei ihm war. Und weil diese Person keine Hilfe geholt hat, war der Tod Drebbers kein Unglück. Können Sie mir sagen, wie es möglich ist, jemanden zu töten, ohne ihn äußerlich zu verletzen? Ich weiß nicht. Ich bin Arzt. Es liegt mir fern, einem Menschen schaden zu wollen. Kommen Sie, Watson. Wie würden Sie es anstellen? Theoretisch. Nun, man könnte einem Menschen etwas verabreichen, an dem er zugrunde geht. Exakt. Man tötet ihn mit einem Gift. Ich bin überzeugt, dass dies bei Drebber der Fall war. Und was bedeutet das fremde Blut? Diese Frage kann ich erst beantworten, wenn ich alle Spuren gesehen habe. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, die Reststrecke zu Fuß zurückzulegen. Wegen des Regens letzte Nacht ist der Weg noch ganz aufgeweicht. Aus Afghanistan bin ich noch ganz andere Dinge gewöhnt. Ich verstehe nur nicht den Grund, warum wir früher ausgestiegen sind. Ich wollte nicht, dass unsere Droschke mögliche Spuren verwischt. Richten Sie Ihre Augen doch mal auf den Boden. Sie meinen diese tiefen Räderspuren? Ja. Es ist die Spur einer anderen Droschke. Seit einer Woche hat es vergangene Nacht zum ersten Mal geregnet und die tiefen Wagengleise konnten erst entstanden sein, nachdem das Erdreich gehörig aufgeweicht war. Die Droschke fuhr also in der Nacht hier entlang. Auch die Spuren der Pferdehufe sind erkennbar. Jeweils 3 nur undeutlich, das 4. klar ausgeprägt. Folglich war das Eisen neu. Und Sie glauben, dass Mr. Drebber mit dieser Droschke hergebracht wurde? Dem Brief von Inspektor Gregson zufolge ist das Anwesen Brixton Road 3 unbewohnt. Viel Verkehr gibt es hier also nicht. Dann fuhr mit dieser Droschke also entweder Drebber oder sein Mörder. Oder sie kamen sogar gemeinsam mit ihr an. Wir sind da. Das Haus sieht ziemlich düster und unheimlich aus. Die beiden anderen Gebäude weiter hinten scheinen aber bewohnt zu sein. Könnte die Droschke dorthin gefahren sein? Nein, denn ihre Spur endet direkt am Tor des Vorgartens. Die Droschkenspur hier verrät mir, dass sie vorübergehend unbeaufsichtigt zurückgelassen wurde. Das heißt, dass Drebber das Haus gemeinsam mit dem Droschkenfahrer betreten hat. Woran erkennen Sie das? Es ist alles mit Hufabdrücken übersät und das Pferd zog den Wagen bald hierhin, bald dorthin. Woanders könnte der Kutscher unterdessen gewesen sein als im Haus. Gehen wir rein? Alles zu seiner Zeit. Sehen wir uns erst den schmalen Weg an, der zum Eingang führt. Stopp! Was ist? Wir gehen neben dem Weg im Gras weiter. Trotz dieser unsagbar dummen Polizisten, die mit ihren vielen Fußabdrücken fast alles unkenntlich gemacht haben, sind noch 2 ältere Spuren zu erkennen. Den Spuren nach zu urteilen, trug einer von ihnen Stiefel mit grobem Profil, der andere feinere Schuhe. Der Schrittweise zufolge ist der mit den groben Stiefeln etwa 6 Fuß groß und im besten Mannesalter. Woher wissen Sie, wie alt er ist? Er kann ohne Mühe 4,5 Fuß weit ausschreiten. Altersschwach kann er also nicht sein. So breit ist die Pfütze auf dem Gartenweg. Er ist über sie hinweggeschritten. Der andere mit den feineren Schuhen ging am Rand entlang. Gregson beschreibt Drabber als gut gekleidet. Wir können also davon ausgehen, dass die Abdrücke der feineren Schuhe zu ihm gehören. Er hat das Haus gemeinsam mit seinem Mörder betreten, dem Droschkenfahrer, zu dem die Abdrücke der groben Stiefel gehören. So wie Sie das sagen, klingt das einleuchtend. Es ist einleuchtend. Gehen wir nun rein. Aber bitte über das Gras. Sehr freundlich von Ihnen, dass Sie kommen, Mr. Holmes. Es ist alles unberührt geblieben. Nur nicht der Fußweg, Inspektor Gregson. Wäre eine Büffelherde drüber gelaufen, sie hätte kaum mehr zertrampeln können. Natürlich haben Sie erst genaue Beobachtungen angestellt, bevor Sie das zuließen. Ich hatte drinnen im Haus zu tun. Mein Kollege Lestrade ist auch hier. Ich dachte, er würde sich darum kümmern. Wo zwei Männer wie Sie und Lestrade an Ort und Stelle sind, hat ein Dritter nicht mehr viel zu suchen. Wir haben getan, was wir konnten. Aber es ist ein wunderlicher Fall. Ich kenne ja Ihre Vorliebe für dergleichen. Dann können wir wohl das Zimmer mit dem Toten besehen. Bitte entschuldigen Sie, Gregson. Der Herr neben mir ist Dr. Watson. Er berät mich heute bei medizinischen Fragen. Ja, ich bin Mediziner. Dann folgen Sie mir ins Haus. Ganz schön staubig hier. Wohin führen diese beiden Türen? Das waren früher Küche und Speisekammer. Und jener Raum dort ist das im Brief erwähnte Vorzimmer. Lestrade ist schon drin. Da liegt er ja, der geheimnisvolle Tote. Guten Tag, Mr. Holmes. Inspektor Lestrade, das ist Dr. Watson, mein medizinischer Berater. Doktor? Inspektor? Der Fall wird Aufmerksamkeit erregen. Ich bin wahrhaftig kein Neuling, aber etwas Ähnliches habe ich noch nie erlebt. Wir suchen vergeblich nach einem Aufschluss. Schauen wir uns den Toten mal genau an. Neben dem Kopf des Toten liegt ein Hut. Der Mann liegt auf dem Rücken. Seine Augen sind starr zur Decke gerichtet. Er ist mittelgroß, schätzungsweise Mitte 40, breitschultrig, krauses, schwarzes Haar und kurzer Stoppelbart. Sein Anzug besteht aus Jackett und Weste aus schwerem Doppeltuch. Helle Beinkleider und tadelloses Weißzeug. Die Hände sind zu Fäusten geballt, die Beine fest übereinander geschlagen. Was meinen Sie, Doktor? Meinen Sie mich? Geballte Fäuste und die fest übereinander geschlagenen Beine deuten auf einen Todeskampf hin. Er verkrampfte. Darauf weisen auch seine Gesichtszüge hin. Pures Entsetzen. Gepaart mit grimmigem Hass. Dieser Mann wusste, wer ihn umbrachte. Eine Wunde haben Sie bei ihm also nicht entdeckt, Inspektor Gregson. Nein, es ist keine zu finden. Eine Studie in Scharlachrot. Wie bitte? So werde ich diesen Fall nennen, wegen der Blutstropfen überall auf dem Boden. Aber warum hat der andere Mensch geblutet? Vielleicht ein Kampf? Schauen Sie sich die Fußspuren im Staub an, Lestrade. Die sehen nicht nach einem Kampf aus. Und auch der Anzug des Toten ist nicht derangiert. Bevor Drabber umgefallen ist, stand er genau hier. Während der andere auf und ab ging. Die Schrittweite wird immer größer. Er war offenbar wütend. Vielleicht platzte ihm vor Aufregung eine Ader in der Nase. Überall, wo er lief, sind Blutstropfen. Haben Sie den Leichnam schon durchsucht, Gregson? Bisher nur flüchtig. So fand ich Drabbers Visitenkarten. Mit Ihrer Erlaubnis hole ich das jetzt nach. Ich bin einverstanden. Zwei Briefe. Einer an E.J. Drabber, der andere an einen Joseph Stangerson. Wohin adressiert? An die amerikanische Wechselbank. Beide Briefe kommen von der Dampfschifffahrtsgesellschaft Guyon. Die Briefe betreffen die Abfahrt ihres Dampfers von Liverpool. Offenbar stand der Unglückliche im Begriff, nach New York zurückzukehren. Und was hatte er sonst noch bei sich, Holmes? Eine goldene Uhr von Bureau in London. Eine kurze Uhrkette aus massivem Gold, ein goldener Ring mit dem Symbol des allessehenden Auges, ein Hundekopf mit Rubinaugen als Vorstecknadel, ein Visitenkartentäschchen aus russischem Leder. Auf den Karten steht Enoch J. Drabber, Cleveland, Ohio. Keine Geldbörse, aber loses Geld in der Westentasche. 7 £13. Für einen Menschen wie Drabber sehr wenig. Was könnte der Ring bedeuten? Das allessehende Auge ist ein Symbol der Freimaurer und auch der Mormonen. Dann war der Tote also Mormone? Vielleicht. Aber das erfahren wir alles, wenn wir an den Polizeiinspektor von Cleveland telegrafieren und ihn um Auskunft über Enoch Drabber bitten. Wir müssen auch herausfinden, wer dieser Joseph Stangerson ist. Danke, Holmes. Sie haben uns sehr geholfen. Ich denke, dann können wir den Leichnam jetzt abholen lassen. Das heißt, Sie wollen den Hut von Drabber gar nicht genauer ansehen? Oder diesen Raum? Wir haben alles Relevante aufgenommen. Ich bin anderer Ansicht. Sie sollten die Wand dort in der dunklen Ecke etwas genauer betrachten. Die Fußspuren des Mörders führen hin und wieder zurück. Und was hat das mit dem Hut auf sich? Der Hut gibt uns unter Umständen einen Hinweis. Denn viele Hutgeschäfte nähen ein Etikett mit ihrer Adresse auf die Innenseite. Ja, ich werde nachsehen. Nanu, was ist das? Was haben Sie da? Den Trauring einer Frau. Er hat auf der Hutkrempe gelegen. Sie werden nicht glauben, was ich hier entdeckt habe, Gregson. In dieser dunklen Ecke? Ich wusste, dass dort etwas sein muss. Ich zünde ein Streichholz an. Dann kann man es besser sehen. Hier, auf dem Kalkbüro, wo die Tapete abgerissen ist, da steht ein Wort. Ich glaube, es ist mit Blut geschrieben. Rache. Ausgezeichnet. Zusammen mit dem Ehering ergibt das für mich ein klares Bild. Das Motiv für den Mord ist eine Frau. Und weil das Wort an der Wand Rache heißt, ist der Mord wahrscheinlich sogar die Vergeltung für einen weiteren Mord. Würden Sie mir bitte sagen, in welcher Höhe das Wort an die Wand geschrieben ist? Etwa 6 Fuß. Ist das wichtig? Es ist wichtig, weil der Mörder das Wort ganz sicher auf die Höhe seines Kopfes an die Wand geschrieben hat. Es bestätigt meine bisherige Schätzung seiner Körpergröße. Dann will ich Ihnen jetzt einiges verraten, was Ihnen Mühe ersparen kann. Der Täter ist 6 Fuß groß, im besten Mannesalter und trug Stiefel mit einem groben Profil. Er kam mit seinem Opfer in einer Droschke angefahren. Der Mörder hat eine rötliche Gesichtsfarbe, denn er leidet unter Bluthochdruck. Und er hat sein Opfer vergiftet. Holmes, Sie sind unglaublich. Die dummen Gesichter unserer Polizisten waren unbezahlbar. Ich denke, Ihre neuen Erkenntnisse werden Gregson und Lestrade eine Weile beschäftigen. Damit habe ich Zeit für eigene Nachforschungen. Wir fahren gar nicht nach Hause? Nicht sofort. Menschen wie Gregson und Lestrade sind gar nicht in der Lage, ein solches Rätsel zu lösen. Bevor wir in die Baker Street zurückkehren, machen wir noch 3 Stationen. Erstens das Telegrafenamt. Ich glaube nicht, dass Gregson dem Polizeiinspektor von Cleveland die richtigen Fragen über Drabber stellt, nämlich über seine Familienverhältnisse. Zweitens, ein Juwelier. Ich brauche einen Damenring als Köder. Und drittens werde ich in der Abendzeitung eine Anzeige aufgeben. Ein einfacher goldener Trauring ist heute früh auf der Brixton Road zwischen dem Gasthaus zum Weißen Hirsch und dem Holland Grove gefunden worden. Zu erfragen bei Dr. Watson, Baker Street 221b zwischen 8 und 9 Uhr abends. Sind Sie verrückt? Wenn es der Mörder war, der den Ring verloren hat, kommt er direkt zu mir. Ganz genau. Ist das nicht großartig? Selbstverständlich kann ich meinen Namen nicht angeben. Manch einer kennt mich als Detektiv. Das würde den Mörder abschrecken. Haben Sie eine Waffe, Watson? Ich kann nicht glauben, dass Sie das wirklich getan haben, Holmes. Mit dieser Zeitungsanzeige bringen Sie mich in große Gefahr. Ich bin ein ganz passabler Boxer. Und da Sie einen Revolver besitzen, müssen wir uns wohl keine Sorgen machen. Im Übrigen sind Giftmörder selten gewalttätig. Jetzt bin ich aber beruhigt. In der Abendzeitung steht ein ziemlich ausführlicher Bericht über den Mord in der Brixton Road. Ich finde es erfreulich, dass der Trauring nicht erwähnt wird. Das hätte meinen schönen Plan zunichte gemacht. Wird der Mörder bei der Anzeige über den Ring nicht Verdacht schöpfen? Und wenn schon. Meiner Ansicht nach wird er jede Gefahr auf sich nehmen, um den Ring wiederzubekommen. Ich denke mir, er hat ihn verloren, als er sich über Drabbers Leichnam beugte. Vermutlich bemerkte er es bald. Aber da er die Torheit besessen hatte, das Licht im Haus brennen zu lassen, war die Polizei schon dort, als er zurückkehren wollte. Und nun versetzen Sie sich mal in seine Lage, wenn er liest, dass jemand den Ring heute Morgen auf der Brixton Road gefunden hat. Er wird fest davon überzeugt sein, ihn genau dort verloren zu haben. Und Sie glauben wirklich, dass er die Abendzeitung lesen wird? Natürlich. Er will ja erfahren, wie es um den Mord steht. Es wird Sie übrigens freuen zu erfahren, dass ich den Namen des Mörders zu kennen glaube. Wie das? Als ich die Abendzeitung kaufte, war ich noch mal im Telegrafenamt. Die Antwort des Polizeiinspektors von Cleveland war bereits da. Und? Er schreibt, dass Enoch Drebber schon mal den Schutz des Gesetzes gegen einen früheren Nebenbuhler namens Jefferson Hope angerufen hat. Darüber hinaus soll sich dieser Hope jetzt in Europa befinden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Hope unser Mann ist. Ich brauche nur noch eine Bestätigung. Das wird er sein. Allmächtiger! Was soll ich tun? Verhalten Sie sich ganz normal. Ich lege den Ring auf den Tisch. Wohnt hier Dr. Watson? Sie finden ihn oben in der Wohnung. Eine Frau? Eigenartig. Ihr Plan geht nicht auf. Abwarten. Bitten Sie sie herein. Herein? Guten Abend. Ich komme wegen der Anzeige. Zu dem gefundenen Trauring in der Brixton Road. Sind Sie Dr. Watson? Der bin ich. Der Ring gehört meiner Tochter Sally. Sie ist erst seit 11 Monaten verheiratet. Und wenn ihr Mann nach Hause kommt, er ist nämlich Proviantmeister auf einem Unionsdampfer. Und sie hat den Ring nicht mehr, dann gibt's ein Donnerwetter. Der Ring liegt auf dem Tisch. Ist er das? Der Herrgott sei gepriesen. Wie wird sich Sally freuen? Das ist der Ring. Wie ist er denn abhanden gekommen? Mr. Holmes, Sie wohnen auch hier? Kennen wir uns? Nein, natürlich nicht. Ich habe aber schon von Ihnen gehört. Und mir kommt Ihre Stimme vage vertraut vor. Ich schaffe es nur nicht, Sie mit Ihrem Gesicht in Zusammenhang zu bringen. Irgendetwas irritiert mich. Wie heißen Sie? Mein Name ist Sawyer. Der Nachname von Sally ist aber jetzt Dennis. Sie war gestern Abend im Zirkus und muss den Ring auf dem Weg nach Peckham verloren haben. Darf ich ihn bitte mitnehmen? Ich denke, Mrs. Sawyer soll ihrer Tochter den Ring bringen können. Meinen Sie nicht auch, Dr. Watson? Aber natürlich. Sie können ihn haben, Mrs. Sawyer. Vielen Dank. Seien Sie gesegnet, Dr. Watson. Sie machen eine alte Frau und ihre Tochter unendlich glücklich. Gern geschehen. Leben Sie wohl, Dr. Watson. Leben Sie wohl, Mr. Holmes. Was machen wir denn jetzt? Dieses alte Mütterchen ist bestimmt nicht der Mörder. Aber sie verschwindet mit dem Ring. Dieses alte Mütterchen ist nur Maskerade. Was? Entweder arbeitet sie auf eigene Rechnung oder steckt mit dem Mörder unter einer Decke. Ich gehe ihr nach. Bleiben Sie hier, Watson, falls der Mörder doch noch kommt. Oh, das glaube ich jetzt nicht. Warte, du Dreckskerl. Watson, senken Sie doch bitte die Pistole. Oh, Holmes, Sie sind es. Wer sonst außer Mrs. Hudson und uns hat denn noch einen Haustürschlüssel? Ich bin eingeschlafen. Wie spät ist es? Kurz nach Mitternacht. Danke, dass Sie den Kamin angeheizt haben. Ich glaube, ich brauche jetzt meine Violine. Was ist passiert? Ich habe mich austricksen lassen. Diese angebliche Mrs. Sawyer rief auf der Straße eine vorüberfahrende Droschke an. Um die Adresse zu hören, schlich ich näher ran. Die Fahrt sollte nach Houndsditch, Duncan Street 13 gehen. Nachdem sie eingestiegen war, sprang ich hinten auf die Droschke. Ich dachte, sie würde mich direkt zum Mörder von Enoch Drabber führen. Als die Droschke in der Duncan Street anhielt, war sie leer. Auch der Kutscher war nicht amüsiert. Wollen Sie damit sagen, dass diese alte Dame in voller Fahrt unterwegs abgesprungen ist? Sie ist ein junger und gelenkiger Mensch und noch dazu eine gute Schauspielerin. Und sie arbeitet für den Mörder? Das weiß ich nicht. Dafür weiß ich jetzt endgültig, wer sie wirklich ist. Ich hätte ihr so ein Spiel aber gar nicht zugetraut. Ich lernte sie ganz anders kennen. Sie kennen diese Frau? Sie ist vor einigen Monaten von Schloss Hurlstone in Sussex verschwunden. Sie hatte dort aus Liebesleid den Hausdiener Brunton ermordet. Dann hörte ich, dass sie in London bei Madame Roche im East End untergetaucht ist. Scheinbar hat Rachel Howells mehr kriminelle Energie, als alle für möglich hielten. Ich hielt sie für psychisch äußerst labil. Aber ich bekomme den Mörder von Drabber trotzdem. Die Schlinge zieht sich schon zu. Sie haben offenbar schon den nächsten Plan. In London arbeitet eine Gruppe von Straßenjungs für mich. Jeder einzige der kleinen Halunken kann mehr erfahren als ein Dutzend Polizisten. Die Leute haben gleich ein Schloss vor dem Mund, sobald sich nur ein Beamter von fern blicken lässt. Wiggins und die anderen Jungs kommen aber überall hin und hören alles. Ich habe ihnen eine Nachricht hinterlassen. Sie sollen nachforschen, ob es in London einen Droschkenfahrer namens Jefferson Hope gibt. Morgen, Lestrade. Sie auch hier in der Baker Street? Ja. Und was tun Sie hier, Gregson? Ich möchte unserem Sherlock Holmes mitteilen, dass ich den Mörder hinter Schloss und Riegel habe. Sie sprechen von diesem Arthur Charpentier, den Sie gestern Abend verhaftet haben? Von dem sonst? Drabbers Sekretär, dieser Stangerson, war es jedenfalls nicht. Damit haben Sie ausnahmsweise recht. Stangerson wurde heute Vormittag im Halliday Privathotel erstochen. Von dort komme ich gerade. Heute Morgen? Verdammt. Dann ist der Mörder also noch auf freiem Fuß. Charpentier hat Stangerson jedenfalls nicht aus seiner Zelle heraus ermordet. Ich schlage vor, wir konsultieren den Rat von Mr. Holmes gemeinsam. Das war wieder Sir Albert. Der arme Hund fristet ein elendes Dasein. Ah, die Inspektorin Gregson und Lestrade. Gehen Sie gleich hoch. Mr. Holmes erwartet Sie bereits. Wie das? Warum fragen Sie mich, wie dieser Mensch denkt? Tun Sie mir einen Gefallen. Wenn wir können. Nehmen Sie bitte den armen Sir Albert mit hoch. Er leidet nur noch. Dr. Watson wollte ihm endlich Frieden schenken. Da kommen Sie ja schon. Ich wusste, dass Gregson und Lestrade überfordert sind. Treten Sie ein, meine Herren. Tut mir leid. Die Dame des Hauses legte mir den Hund einfach auf den Arm. Ihr Einsatz, Dr. Watson. Ich bringe das einfach nicht übers Herz. Was soll ich denn mit dem Hund machen? Setzen Sie Sir Albert einfach auf den Boden und schließen Sie die Tür, Inspektor Gregson. Hier. Leg dich hin, du armer Hund. Was kann ich für Sie tun, meine Herren? Wir kommen bei dem Mord an Enoch Drabber nicht weiter, Holmes. Alle Spuren enden in Sackgassen. Bitte setzen Sie sich und erzählen Sie mir alles der Reihe nach. Fangen Sie am besten an, Mr. Gregson. Sie haben mir doch geraten, den Hut am Tatort genauer zu betrachten. Auf dem Etikett stand tatsächlich eine Adresse. Sie führte mich zum Hutgeschäft John Underwood und Söhne, Camberwell Road, 129. Dort fragte ich Mr. Underwood, an wen er diesen Hut verkauft hat. Er schlug in seinen Büchern nach. Den Hut hatte er zur Pension einer Madame Charpentier in Torquay Terrace geschickt. An unseren Drabber. Genau richtig gemacht, Inspektor. Und weiter? Ich suchte die Pension auf und fand Madame Charpentier sehr blass und angegriffen. Auch ihre Tochter Mary war dort. Sie hatte rotgeweinte Augen. Ich witterte sofort, dass etwas nicht stimmt. Wie ich erfuhr, hatten Mr. Drabber und sein Privatsekretär Joseph Stangerson dort 3 Wochen lang gewohnt. Vor allem Drabber benahm sich überaus schäbig. Er war ständig betrunken und belästigte vor allem Mary. Schließlich warf Madame Charpentier die beiden raus. Und weiter? Sie verließen das Haus am Dienstag, dem 4. des Monats, um 8 Uhr abends. Sie wollten zum Euston Bahnhof, um den Zug um 9.15 Uhr nach Liverpool zu nehmen. Ich habe mit dem Bahnhofspersonal gesprochen. Drabber und Stangerson wurden am Dienstag zusammen im Wartesaal gesehen. Am Abend gegen 9.30 Uhr. Sie hatten den Zug verpasst. Offensichtlich. Der nächste fuhr um 11 Uhr abends. Aber sie warteten nicht. Ich weiß, dass Drabber am späten Abend nochmal in der Pension auftauchte. Betrunken. Laut Madame Charpentier wollte er Mary zwingen, mit ihm zu gehen. Und als sie ablehnte, wurde er zudringlich. Es gab einen großen Tumult. Und schließlich ging Marys Bruder Arthur Charpentier dazwischen. Er jagte Drabber mit einem Stock aus dem Haus und rannte ihm nach. Ein paar Stunden später fand man Drabbers Leichnam. Dieser Arthur Charpentier ist nicht der Mörder. Wäre dem so, hätten sie Drabber erschlagen auf der Straße gefunden und nicht vergiftet in einem verlassenen Haus. Das weiß ich jetzt auch. Denn nachdem ich Charpentier festgenommen hatte, geschah in der Sache noch ein zweiter Mord. Wirklich? Was ist geschehen? Auch Stangerson ist inzwischen tot. Erstochen. Wo haben Sie ihn gefunden, Inspektor Lestrade? Nachdem ich herausgefunden hatte, dass Stangerson das Schiff in Liverpool nicht betreten hatte, ging ich davon aus, dass er noch in London war. Ich erkundigte mich also in allen Hotels und Privatpensionen in der Nähe des Bahnhofs. Gut kombiniert, Lestrade. Heute Morgen erfuhr ich in Hallidays Privathotel in der Little George Street, dass sich Joseph Stangerson dort ein Zimmer genommen hatte. Aber als Sie in sein Zimmer traten, war er tot. Es bot sich mir ein wirklich grauenvoller Anblick. Erzählen Sie mir jedes Detail. Alles ist wichtig. Ich habe mir alles notiert. Stangerson lag dicht neben dem geöffneten Fenster im Nachtgewand. Er musste schon seit mehreren Stunden tot sein, denn seine Glieder waren steif und kalt. Ein Dolchstich war ihm mitten durchs Herz gegangen. Das Blut hatte sich auf dem Boden ausgebreitet. Ein dünner Strom war unter der Tür hindurch in den Gang gesickert. An der Wand neben der Leiche stand mit Blut ein Wort geschrieben. Rache, nehme ich an. Genau. Der Verbrecher wurde diesmal bemerkt. Ein Milchjunge, der auf dem Weg zur Hotelküche war, sah, dass an einem offenen Fenster des zweiten Stocks eine Leiter lehnte. Als er sich verwundert noch einmal umblickte, kam gerade ein Mann die Leiter herabgestiegen. Nach der Beschreibung des Milchjungen war der Mann groß, rot im Gesicht und mit einem langen Mantel in brauner Farbe bekleidet. Den Spuren zufolge hatte er das Zimmer nicht sofort verlassen, sondern sich erst im Waschbecken das Blut von den Händen gewaschen. Das Dolchmesser hatte er sorgfältig an den Betttüchern abgewischt. Holmes, die Beschreibung des Mannes entspricht genau Ihren Schlussfolgerungen in der Brixton Road. Aber selbstverständlich, Watson. Haben Sie in dem Zimmer noch irgendetwas gefunden, Lestrade? In Stangersons Hose fanden wir Drabbers Geldbörse. Das ist aber nicht auffällig, da Stangerson die Reiseausgaben zu bezahlen pflegte. Die Geldbörse enthielt etwa 80 Pfund. In den Taschen befanden sich weder Papiere noch Notizen, nur ein Telegramm. Ich zitiere. J.H. ist in Europa. Der Name des Absenders stand nicht dabei. J.H.? Ausgezeichnet. Das ist genau die Bestätigung, die mir noch gefehlt hat. Sie sprechen in Rätseln, Holmes. Die Initialen J.H. passen zu einem Mann, der nach meiner festen Überzeugung der Mörder ist. Aber das erkläre ich Ihnen später. Was fanden Sie noch im Zimmer? Nichts Besonderes. Ein Roman, den Stangerson vor dem Schlafengehen gelesen hat, lag auf dem Bett. Auf dem Stuhl lag seine Tabakpfeife. Auf dem Tisch stand ein Glas Wasser und auf dem Fensterbrett eine hölzerne Schale mit mehreren Pillen. Das ist das fehlende Glied. Jetzt ist der letzte Zweifel gelöst. Wie meinen Sie das? Diese Pillen stellen die Verbindung zwischen den Morden her. Können Sie mir diese fraglichen Pillen herbeischaffen, Lestrade? Ich habe sie in der Tasche. Ich nahm sie zusammen mit der Geldbörse und dem Telegramm an mich. Sehen Sie sich diese Pillen an, Dr. Watson. Sind das gewöhnliche Tabletten? Ungewöhnlich sehen sie nicht aus. Sie sind klein, rund und fast durchsichtig. Nach ihrer Beschaffenheit denke ich, dass sie sich in Wasser auflösen würden. Holen Sie mir doch mal Sir Albert her. Er hat nun die glorreiche Chance, mit seinem Dahinscheiden auch noch bei der Aufklärung eines Verbrechens behilflich zu sein. Das meinen Sie nicht ernst, Holmes. Wir wissen beide, dass Sir Alberts Tage sowieso gezählt sind. Also macht es keinen Unterschied. Sie sind der kaltherzigste Mensch, den ich je getroffen habe, Holmes. Mrs. Hudson hat Sie schon mehrere Male darum gebeten, den Hund zu erlösen. Jetzt ist der geeignete Moment. Na, komm her, du armer Hund. Ich werde jetzt etwas Tafelwasser in ein Schälchen gießen und eine der Pillen darin auflösen. Ah, Sie hatten recht, Watson. Die Pille löst sich auf. Das mag ja interessant sein. Aber was hat das mit den Morden an Drebber und Stangerson zu tun? Das erfahren Sie gleich, Lestrade. Ich stelle jetzt das Schälchen mit dem Wasser vor mir auf den Boden. Bringen Sie jetzt bitte den guten Sir Albert, Watson, und lassen Sie ihn saufen. Wenn Sie darauf bestehen, Mr. Holmes. Ich hoffe, es geht schnell. Wenn die Pillen das Gift enthalten, das Drebber getötet hat, sollte die Wirkung bald eintreten. Es sieht so aus, als hätte sich Ihr kriminalistisches Genie diesmal geirrt. Sir Albert ist wohlauf. Das ist unmöglich. Unmöglich! Nach meiner Schlussfolgerung haben diese Pillen, die Lestrade im Hotelzimmer von Stangerson fand, zu Drebbers Tod geführt. Und doch haben sie keine Wirkung. Wie lässt sich das erklären? Dass meine Schlussfolgerung falsch gewesen sein soll, ist undenkbar. Aber der elenden Kreatur dort merkt man nichts an. Ich werde den Versuch mit einer weiteren Pille wiederholen. Hören Sie auf, Holmes. Sie liegen diesmal falsch. Ausgeschlossen. Aber die Pillen enthalten kein Gift. Wäre das der Fall, würde der Hund längst... Oh nein. Ich habe mich nicht geirrt. Nur hat es mit den Pillen offenbar eine besondere Bewandtnis. Manche von ihnen enthalten das tödliche Gift. Der andere Teil scheint unschädlich zu sein. Sie haben wirklich die Todesursache von Drebber entdeckt. Und da die Pillen in Stangersons Zimmer lagen, war Drebbers Mörder auch bei ihm. Aber warum wurde Stangerson dann so brutal erstochen? Das Glas Wasser auf Stangersons Tisch lässt den Schluss zu, dass der Mörder ihn zwingen wollte, eine Pille aufzulösen und das Wasser zu trinken. Vermutlich griff Stangerson ihn dabei an. Was war denn das? Da flog ein Stein von außen gegen das Fenster. Ist das etwa wieder der junge Steinewerfer aus der Montague Street? Genau der, Lestrade. Und er kommt exakt zur rechten Zeit. Bitte begleiten Sie mich runter auf die Straße, meine Herren. Der Mordfall wird in wenigen Minuten abgeschlossen sein. Bitte öffnen Sie die Schublade dieser Kommode, Dr. Watson. Dort bewahre ich jederzeit Handschellen auf. Jetzt bin ich wirklich gespannt, Holmes. Sie nicht auch, Gregson? Nach der letzten Viertelstunde halte ich alles für möglich. Die Handschellen, Holmes. Es sah nicht so aus, als ob der Hund gelitten hat, Watson. Wir haben die arme, kranke Kreatur erlöst. Ich muss mich noch an Ihre Art gewöhnen, Holmes. Jetzt folgen Sie mir bitte alle. Ein Indiz hat zum nächsten geführt und durch gezielte Schlussfolgerungen konnte ich die Identität des Mörders in Erfahrung bringen. Gleich werden Sie erfahren, zu welcher Person die Initialen im Telegramm gehören. Hallo, Wiggins. Ich hoffe, ihr hattet Erfolg. Dann ist eine große Belohnung drin. Wir haben den Droschkenfahrer gefunden, Mr. Holmes. Er wartet hier. Sie können gleich einsteigen. Kleine Planänderung, Wiggins. Bitte den Droschkenfahrer doch zu uns. Mr. Hope, kommen Sie bitte. Mr. Holmes möchte etwas mit Ihnen besprechen. Mr. Holmes, was kann ich für Sie tun? Strecken Sie mal Ihre Hände vor. Warum denn das? Was soll denn das? Machen Sie mich los. Meine Herren Inspektoren, ich stelle Ihnen J.H. vor. Jefferson Hope. Den Mörder von Enoch Drebber und Joseph Stangerson. Scheiße. Unglaublich. Das kam überraschend. Seine Droschke steht hier. Wir wollen sie gleich dazu benutzen, um Mr. Hope zur Polizei zu bringen. Es ist wahr. Ich habe die beiden getötet. Oh Gott. Ich gestehe alles. Es spielt keine Rolle mehr. Ich habe sowieso nicht mehr lange zu leben. Aber wenn Sie meine Geschichte hören, werden Sie erkennen, dass Drebber und Stangerson den Tod verdient hatten.